Deutschlandfunk, Klassik, Pop etc. Unser Gastmoderator heute, der US-amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle. T.C. Boyle gilt als Popstar unter den Autoren. Über 30 Bücher hat er bereits veröffentlicht. Seine Romane und Kurzgeschichten wurden in viele Sprachen übersetzt. T.C. Boyle wurde 1948 im Bundesstaat New York geboren. T.C. steht für Thomas Carrageson. Der selbstgewählte zweite Vorname ist eine Hommage an seine irischen Vorfahren. 1982 gelang T.C. Boyle mit dem Roman Wassermusik der Durchbruch. 1987 erhielt er für World's End den Penn Faulkner Award, ein renommierter US-amerikanischer Literaturpreis. Boyle widmet sich den Sollbruchstellen der US-Gesellschaft oder verarbeitet historische Ereignisse, stets auch mit Freude an der Satire. Politische Statements vermeidet er meist, doch in jüngster Zeit positioniert er sich klar und setzt sich leidenschaftlich für den Umweltschutz ein. Schon 2012 war Boyle einmal bei Klassik Pop etc. zu Gast. Kurz nach seinem 77. Geburtstag ist er nun zurückgekehrt mit neuer Musik und seinem aktuellen Roman No Way Home. Mm-hmm. Willkommen zu Classic Pop etc. in Deutschlandfunk. This is T.C. Boyle. I have been asked to provide a musical autobiography today. And what fun it is. Ich wurde gebeten, meine musikalische Autobiografie vorzustellen. Es ist mir eine Freude. Das erste Stück war Alabama von John Coltrane. Ein Klagelied, das er nach dem Bombenanschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama schrieb, 1963. Damals als Jugendlicher wollte ich Saxophonist werden. Ich spielte zu Coltranes Aufnahmen, vor allem zu diesem Stück. Ich wusste nicht, was er da tat, aber ich versuchte es ihm gleich zu tun. My parents downstairs had to listen to me blazing through this over and over endlessly all day and all night long and bless them for putting up with it. Meine Eltern, ein Stockwerk tiefer, mussten ausharren, während ich Tag und Nacht endlos dieses Stück spielte. Mögen sie gesegnet sein, dass sie das ausgehalten haben. Später legte ich das Saxophon beiseite. Ich fiel durch die Aufnahmeprüfung für die Musikschule am College. Die klassische Musik, die wir spielen sollten, war mir fremd. Ich fühlte sie nicht, wusste nicht, wie sie klingen oder wirken sollte. Doch Coltrane bleibt mein unvergänglicher Musikheld. Bach hat sich auch ein bisschen eingeschlichen, aber durch Coltrane habe ich begriffen, was Kunst ist. Wir hatten in der Schule etwas über Kunst gelernt und Musikunterricht gehabt, aber erst Coltrane traf mich mitten ins Herz. And here we have the Borodin's Second String Quartet. This is especially important to me, one of my favorite classical pieces. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Streichquartett von Alexander Borodin, ein besonders wichtiges Stück für mich. Wie gesagt, als Kind wusste ich nicht viel über klassische Musik. Im Orchester haben wir zwar klassische Werke gespielt, aber es löste nichts in mir aus. Dann in meinen 20ern lebte ich mit einem Mann und zwei Frauen im Torhaus eines Schlosses am Hudson River. Es war ein altes Steinhaus, ziemlich funky. Wir waren Hippies, hackten Holz, hatten Hunde, machten große Feuer. Und abends spielten wir Musik aller Art. Mein Mitbewohner Rob Jordan, dessen Vater klassische Musik liebte, brachte mir diese Welt näher. Besonders Borodins zweites Streichquartett hörte ich immer wieder. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke der klassischen Musik, abgesehen von Mozarts Requiem, das ich manchmal stundenlang in Dauerschleife höre. Aber Borodins Stück ist fröhlicher, fast wie ein Ständchen, das die Stimmung hebt, egal wie schlimm alles ist. a cheerful song and a song that serenades you and makes you feel a whole lot better no matter how bad things are. Borodin's Second String Quartet. Thank you. right for an abrupt change of scene, which is a little schizophrenic, but this is how I live my life. Machen wir uns bereit für einen Szenenwechsel. Ein bisschen schizophren, aber so lebe ich mein Leben. Jetzt hören wir Wake Me, Shake Me von The Blues Project. Bei der Arbeit höre ich nur Jazz und Klassik. Musik läuft bei mir immer. Sie gibt mir einen Herzschlag, einen Rhythmus. Aber wenn ich nicht arbeite, gehört meine Liebe dem Blues. The Blues Project war die erste Rock'n'Roll-Band, die ich live in einem Club gesehen habe, abgesehen von Studentenbands in Uniclubs. Es war, glaube ich, ein Thanksgiving-Wochenende in meinem ersten Studienjahr. Der Club hieß The Blues Bag. Dort traten einige großartige Musiker auf, die ich später bewunderte, darunter Sonny Boy Williamson. Aber die Band, wegen der ich dorthin ging, war The Blues Project. Sie spielten harten Rock'n'Roll Blues. Das hat mich umgehauen. Als der Abend vorbei war, wusste ich, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. In einer Band sein. It just took the hair right off my head, and once I was done with that evening, I knew just what I wanted to do in life, and that was be in a band. Zufällig war ich mit zwei Freunden dort. Einer der beiden spielte Bass und der andere Gitarre. Danach probierten wir ein bisschen herum und spielten Songs wie den, den Sie gleich hören. Achten Sie besonders auf Al Coopers wilden, verrückten Gesang. And listen for Al Cooper's crazy, wild vocals in this. Wake Me, Shake Me, The Blues Project. Yes, I am. say, yeah. All I gotta say, yeah. All I gotta say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I was walking by the river. That lonesome road. Gotta make it in to time before the heaven doors close. Gotta make it in to time before the heaven doors close. Let me hear you sing. Wake me, shake me. Don't let me sleep too long. I'm trying to make it in to time before the heaven doors close. Wake Me, Shake Me just electrifies you. You're listening to Classic Pop, etc. in Deutschland, Funk. And I'm your host, T.C. Boyle, just for the day. Meanwhile, the next tune... Den nächsten Song, Help Me, von Sonny Boy Williamson, habe ich kennengelernt in meiner Studienzeit in Iowa City. Ich war beim Iowa Writers Workshop, einer Schreibschule der Universität. Die Musiker in der Gegend brannten für den Blues. Wir waren auf dem Blues Circuit. Chicago ist nur 4,5 Stunden Fahrt entfernt. In den vielen Clubs im Umkreis erlebte ich großartige Musiker. Diesen Titel hörte ich zum ersten Mal von einem Musiker aus Iowa, Blue Phil Agioka. Er spielte ihn akustisch. Und ich war begeistert. Zurück in New York begann ich mit den Freunden, von denen ich schon erzählt habe, ein paar Stücke auszuarbeiten. Dieses hier wurde mein Erkennungsstück. Ich konnte es richtig herausheulen. Which I could really, really howl on. So, I hope you enjoy it. Help me, I can't do it all by myself. Help me, baby, I can't do it all by myself. You know if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I'll be have to wash, I may have to sew, may have to cook. I might mop the floor, but help me, darling. Can't do it all by myself. You know, if you don't help me, babe, I'll have to find myself somebody else. Talk, then you talk to me. Oh, baby, I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. Oh, bring me my nightshirt, put on your morning gown. Oh, bring me my nightshirt, baby. On your morning gown. I'm not no way sleepy, darling. Just feel like lying down. Oh, yeah. Yes, I love that tune and I used to sing it with the band, but we were just fooling around. Ich liebe diesen Song. Früher habe ich ihn mit der Band gesungen, aber das war nur Spielerei. Dann geschah etwas Unerwartetes. Obwohl ich die Musikaufnahmeprüfung am College nicht bestanden und das Saxophon so gut wie aufgegeben hatte, habe ich mich als Sänger entwickelt. Ich fand heraus, dass Singen meine größte Stärke ist. Aber es war zu spät. Ich hatte mich bereits fürs Schreiben entschieden und arbeitete an meinem ersten Roman, Water Music. Aber während ich tagsüber schrieb, hörte ich die Band im Haus gegenüber mit ihren noch streng geheimen Songs für ihre Platte bei Warner Brothers. Um Halloween lud ich sie zu meiner Party ein. Dann luden sie mich zu einer Party ein. Sie hatten Mikrofone aufgestellt. Wir jammten ein wenig. Ich sang mit ihnen das Stück von vorhin, Help Me. Auf ihrer ersten Tournee gerieten der Frontsänger und der Schlagzeuger in einen heftigen Streit. Der Sänger, Griff Stevens, ein brillanter Mann und bis heute mein Freund, trampte daraufhin quer durchs Land und tauchte bei meiner Frau und bei mir auf, als wir am Russian River lebten. Da die Band nun ohne Sänger dastand, kamen sie auf mich zu. Sie wussten, dass ich kein Musiker werden oder auf Tour gehen wollte. Ich wollte Bücher schreiben. Trotzdem sagten sie, lass uns eine Punk-Blues-Band gründen und du wirst der Sänger. Wer könnte da Nein sagen? They came to me and said, let's have a kind of Punk-Blues-Band and you be the singer. Now, who could turn that down? And here is my version singing. Hier ist also meine Version von I Put a Spell on You. Mit der Band The Ventilators. Eine Proberaumaufnahme, entstanden irgendwann in den 80ern. Damals lebte ich in Los Angeles und hatte so großes Glück, drei professionelle Musiker an meiner Seite zu haben. Larry Tuttle am Bass, Tom Brighton an der Gitarre und Cliff am Schlagzeug. Wir waren schon etwas älter, aber Cliff war erst 19 und ich finde, man hört seine Energie in dieser Aufnahme. I think you can hear his energy in this version. Oh, Wow, I used to take a lot of vitamins back in those days, and I have to give a shout out to my poor wife, who's back in Santa Barbara, California. Wow, ich habe viele Vitamine genommen damals, und ich muss hier öffentlich meiner Frau danken. Danke nach Santa Barbara in Kalifornien. Denn wenn ich singe, dann drehe ich die Lautsprecher im Wohnzimmer auf volle Lautstärke. Und die Akustik unseres Hauses trägt den Lärm direkt in den oberen Flur, wo sie versucht zu schlafen. Können Sie sich das vorstellen? Die arme Frau. In dieser Sendung springen wir hin und her zwischen meinen musikalischen Vorlieben. Aber die nächsten Songs sind alle extrem traurig. Todtraurige Lieder habe ich am allerliebsten. Of all music, I love the killer sad songs the best. I don't want joy, I don't want the ode to joy. I just want the drag you down and make you weep songs. Ich brauche keine Freude, ich brauche keine Ode an die Freude. Ich will die Stücke, die einen runterziehen und zum Weinen bringen. Das erste ist mit Maria Callas, Mon cœur s'ouvre à ta voix. Jedes Mal, wenn ich es höre, muss ich weinen. Es ist so beschwingt, so wunderschön, so voller Herz. It is so lilting and gorgeous and full of heart. Enjoy it. Wir sind That was a tune by Camille Saint-Saëns as interpreted by Maria Callas. You're listening to Classic Pop, etc. in Deutschland, Funk. And I am your host for the day, T.C. Boyle. Now, das war ein Stück von Camille Saint-Saëns, gesungen von Maria Callas. Ich habe Ihnen schon erzählt, dass ich traurige Lieder besonders mag. Hoffentlich haben Sie Ihre Taschentücher noch nicht für Maria Callas aufgebraucht, denn beim nächsten Lied werden Sie sie wirklich nötig haben. Lucinda Williams mit Cold Cold Heart, ein Song von Hank Williams. Die beiden sind übrigens nicht verwandt. Ich habe dieses Lied zum ersten Mal gehört, als ich in den Santa Ynez Mountains wandern war. Auf dem Weg über den Berg von Santa Barbara, wo ich lebe, hatte ich keinen Empfang. Ich konnte nur den Studentenradiosender hören, UCSB. Dort lief dieser Song und der berührte mich tief. Das ist so lange her, es gab noch CDs und Läden, die sie verkauften. Nach der Wanderung fuhr ich direkt in einen Plattenladen und kaufte den Song, den ich bis heute liebe. I drove directly to the record store and bought this tune, which I love to this day. But now I know Lucinda Williams with that heartbreaking version. Lucinda Williams mit dieser herzzerreißenden Version von Hank Williams' Cold, Cold Heart. Hoffentlich haben Sie Ihre Taschentücher weiter griffbereit, denn jetzt folgt das wohl traurigste Lied aller Zeiten. Carrick Fergus in der Version von Van Morrison. Carrick Fergus ist eine Stadt, in die ein Dichter zurückkehren will, aber das Meer ist weit. An dieser Stelle schulde ich meiner Frau eine Entschuldigung. Wie bereits erwähnt, muss sie mein nächtliches Singen ertragen, während sie versucht zu schlafen. Dieser Song ist für mich ein echter Kracher und ich gestehe, dass ich dabei häufiger Unterstützung von einer irischen Bierfirma hatte. Meine Lieblingszeile, die man einfach laut mitgrölen muss, lautet: Ich bin heute betrunken und nur selten nüchtern. Which you just can't help but bellow out is: I'm drunk today and I'm rarely sober. I wish I had you in Carrick Fergus, only 4 nights in Ballygran. I would swim over the deepest ocean, the deepest ocean, to be by you. But the sea is white and I can't swim over, and neither have I wings to fly. Oh, I wish I could. My childhood days bring back sad reflection to happy times spent so long ago. My boyhood friends and my passed on like the melting snow, but I'll spend my days in endless roaming. Soft as the grass, as black as ink, with gold and silver I did support her, but I'll sing no more till I get a drink. and my days are numbered. So come all ye young men and lay me down. Just beautiful. And so, it's time for me to say goodbye. Es ist Zeit für den Abschied. Ich steige in den großen Vogel und fliege zurück nach Kalifornien. Zum Abschluss der Sendung spiele ich einen Song von der US-Band Duran Jones and the Indications. Der Song heißt Morning in America. Ich widme ihn meinem traurigen, zerrissenen und geplagten Land in der Hoffnung, dass es besser wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Silvesterabend und ein gutes neues Jahr. Und Sie können sicher sein, zurück in Kalifornien werde ich einige dieser Lieder in meinem Wohnzimmer spielen und singen, bis mir die Lunge platzt. And singing them till my lungs burst. This was T.C. Boyle having the great privilege of entertaining you today on Classic Pop, etc. in Deutschlandfunk. Das war Classic Pop etc. heute mit dem Schriftsteller T.C. Boyle. Auch im Netz können Sie diese Sendung hören unter deutschlandfunk.de und in unserer Deutschlandfunk-App. Unser Gastmoderator in der nächsten Woche ist die Rennrodlerin und Weltmeisterin Julia Taubitz. Und mit ihr starten wir im Supersportjahr 2026 eine Reihe mit prominenten Athleten, die einmal im Monat ihr Leben mit Musik erzählen. Danke für Ihr Interesse. Heute sagt Christoph Schmitz.